Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Heckbeet. Es ist kalt in Berlin. Ja, geht so. Aber was wollen wir erwarten? Heute ist der 24.11.2022, ein Monat bis Weihnachten. Genau. Wir sitzen im Volodrom. Es ist etwas kühl hier. Etwas kühl hier, ja, weil schon später am Abend ist und die Heizung, wir haben da zwar so einen Party-Modus, aber so richtig funktioniert der nicht. Genau. Also da ist irgendwie, muss man nochmal ein bisschen nachregeln. Aber wir haben uns dick angezogen. So ist es. Genau. Ist da noch ein Glas für mich? Sag mal, ein Glas für dich und das ist das Konsumierglas so, und das ist hier unser Spuckglas. Ja, wir waren ja beim Barkonvent. Genau. Und haben da ja so ein bisschen nach Bittern gesucht und dann waren wir plötzlich in Portugal. Wir haben festgestellt, dass wir so viel aus Portugal mitgebracht haben, dass wir eine Sonderfolge machen müssen. Nur portugiesische Spirituosen. Und wirklich, glaube ich, eine ganze Bandbreite. Ja, aber das halt so ist vom Barkonvent. Einmal falsch abgebogen und schon bist du in Portugal. Und schon hast du Sachen zu probieren, die sehr überraschend sind und sehr lecker. Und du hast immer so ein bisschen ein Auge auf portugiesische Spezialitäten. Ja, weil das wirklich schöne Sachen sind. Also Portugal ist ein unterschätztes europäisches Land, was den Genuss angeht. Ja. Tollem Essen, tollen Weinen, tollen Spirituosen. Ja. Und die Spirituosen sind heute dran. Wir hatten schon mal den Beirão. Genau. Den berühmten uralten Likör. Ja. Aus der Mitte von Portugal. Der Ort, wo der herkommt, heißt Lausanne. Und der ist ziemlich alt. Das ist ein Apotheker dort in Lausanne, der diese Spirituose zunächst als Medikament hergestellt hat. Mhm. Für alles Mögliche, vor allen Dingen für den Magen. Ist halt ein Kräuterlikör. Und den hatten wir schon mal im Genusscast. Und jetzt haben wir sozusagen die gesamte Produktpalette inklusive neuen Produkten. Ja. Aus Beirão. Also Produkte aus Beirão. Und dann haben wir noch etwas Tolles entdeckt aus dem Süden Portugals, von der Algarve. Ja. Und zwar eine Spirituose einer Frucht, die man sonst nicht so kennt. Ja, da haben wir auch erstmal nachgucken müssen. Müssen wir erstmal nachgucken, nämlich die Baumerdbeere. Ja. Vom Erdbeerbaum. Genau. Und das passt irgendwie nicht so richtig, Baumerdbeere. Naja gut, die Baumerdbeere vom Erdbeerbaum, Medronho auf Portugiesisch und daraus macht man traditionell einen Likör, eine Spirituose, die auch Medronho heißt auf Portugiesisch und die praktisch außerhalb Portugals vollkommen unbekannt ist. Ja. Obwohl es einen Wikipedia-Artikel darüber gibt, den ich auch verlinkt habe. Und diese Firma, die eben diesen Medronho jetzt so herstellt, also die traditionelle Spirituose wird zu Hause gemacht bei Leuten. Und jetzt gibt es da einen Spirituosenhersteller, Arbun, der Medronho eben auch zum Verkaufen macht und eben inspiriert von Medronho dann auch noch eine Spirituose auf Honigbasis macht und einen Gin. Ja. Und beim Gin kehren wir dann wieder an den Anfang zurück, denn die Destilleria Portuguesa, die in Verbindung steht zum Beirão, macht auch einen Gin. Also wir enden den Abend mit zwei Gins. Genau, das tun wir und vielleicht zur visuellen Untermalung. Es macht Sinn, unserem Instagram-Account zu folgen. Da haben wir auch die Bilder von den Produkten nochmal auch gepostet. Genau. Auch der Hashtag zum Barkonvent 2022 haben wir auch nochmal verlinkt. Da gibt es vielleicht noch ein paar andere Eindrücke. Wir trinken heute Alkohol, also auch hier nochmal Alkoholwarnung. Mhm. Und wir werden heute ein paar Sachen probieren. So in der, so auf der Likör-Ebene. Das stimmt. Das sind mal 20% und die Gins natürlich dann am Ende 40%. Genau. Wir haben, also alle Getränke, die wir haben, eignen sich auch zum Mixen. Für die Bar-Szene ganz klassisch, aber wir konsumieren auch das eine oder andere heute pur. Ja, einfach mal zum Probieren. Genau. Also ursprünglich trinkt man den Beraum ja auch pur. Ja. Dass der inzwischen auch in Cocktails eingegangen ist, das ist naheliegend, aber das ist halt so ein Kräuterlikör, den man eigentlich so nach dem Essen zum Verdauen trinkt, aber in Portugal wird der jetzt, glaube ich, immer getrunken. Den kann man auch mit Eis als Aperitifersatz nehmen. Aber wie gesagt, es ist ein Kräuterlikör und ja. Genau, es gibt ja auch ein paar Cocktail-Vorschläge oder Mixology-Vorschläge, die wir auf dem Event gesehen haben. Ich habe extra nochmal mir die Cocktail-Karte nochmal hervorgerufen. Meistens sind es auch sehr einfache, also Cocktails übertrieben, Long Drinks, die einfach sehr straightforward sind, also auch easy to mix für zu Hause. Das heißt, das können wir, kann man auch sehr einfach nachbauen. Wir werden, wenn wir sie trinken, auch dann vielleicht noch 2-3 Worte dazu verlieren. Ja. Genau, genau. Ja, und also wie gesagt, wir werden die Sachen im Einzelnen durchgehen und es ist aber im Wesentlichen von zwei Produzenten, ne? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Der Beraum, der war ja an einem Stand, wo, und er hatte auch so ein Sample-Paket, was er uns mitgegeben hat, wo eigentlich zwei verschiedene Distillerien sind aus Beira. Beira ist die Region im nördlichen Portugal. Daher der Beirão, das ist eigentlich das Adjektiv dazu, also der aus Beira. Also diese Distillerien liegen eng beieinander. Das ist einmal in Lausanne direkt. Der Hersteller des Beirão, Caranca Redondo, das sind die Nachfahren des Apothekers, der das erfunden hat, also richtig noch so der traditionelle Familienbetrieb. Aber die anderen Produkte, einschließlich des neuen Produkts, kommen aus der Destilleria Portuguesa, die auch in der Nähe von Coimbra ist, also auch in der, also im Süden des Nordens, also in der Nordportugal, aber eigentlich so ziemlich in der Mitte von Portugal, kann man sagen, mit einer leichten Tendenz nach Norden. Und also wie gesagt, liegt nahe beieinander, sind aber eigentlich unterschiedliche Adressen. Mhm. Also von daher kann ich den Zusammenhang nicht so genau feststellen. Möglicherweise ist das eine Firma, aber aus Traditionsgründen firmiert die einmal mit der Adresse in Lausanne und dem Namen des Apothekers und für die anderen Produkte dann unter diesem anderen Namen. Aber irgendwie haben die was miteinander zu tun. Auch wenn man die Webseiten ansieht, da steckt es ist immer dieselbe Idee. Dahinter. Interessant war natürlich auch auf dem Event, der Stand war eigentlich voll und ganz ausgerichtet nach dem neuen Produkt. Mhm. Das heißt, die alten Produkte waren auf dem Stand gar nicht so stark präsent, also visuell jetzt nicht so stark präsent. Mhm. Natürlich auf der Cocktailkarte und auch an der Bar konnte man natürlich auch Getränke Traditionsgetränke konsumieren, auch probieren, aber eigentlich hatten sie in der Produktpräsentation auf das neue Produkt komplett gesetzt. Ja, genau. Auf das neue Produkt kommen wir dann. Ich würde aber anfangen mit dem Beirão tatsächlich, den wir ja schon kennen. Da haben wir hier so ein kleines Sample-Fläschchen, also typische Beirão-Flasche, die traditionelle auch in klein. Wie gesagt, kommt aus dem 19. Jahrhundert. Da ist das, hat dieser Apotheker das entwickelt als Medikament. Dankeschön. Und dann galt es im 20. Jahrhundert so ein bisschen als Altherrengetränk und in der letzten Zeit durch entsprechende Werbung, auch eben für junge Menschen, ist das inzwischen auch ein junges Getränk wieder geworden und wird eben auch gerade von den 15 bis 35-Jährigen getrunken. Mal 15, bisschen jung für Alkohol. Von der Farbe her ist es so ein leichtes Gold, würde ich sagen, Gold, Bernsteinfarben. Mhm. Sehr klar. Riecht sehr fruchtig, auch eine leicht süßliche Note mit dabei. Fruchtig, kräuterig auch. So ein bisschen Kräuternote ist da, aber es ist nicht sehr viel. Es ist so ein, es ist mehr wie so ein Fruchtlikör mit leichter Kräuterbitternote. Bitternote. Ja. Ja. So ein bisschen Richtung Bitter, also könnte ein Ersatz für ein Bitter sein. Ja. Und sagen wir mal, der portugiesische Bitter. Man merkt, im Nachgeschmack wird er auch sehr bitter und auch der Alkohol kommt ein bisschen präsenter. Mhm. Im Antrunk, am Anfang ist das wirklich sehr, sehr marode, sehr. Marode? Nicht marode, sehr moderat, wollte ich sagen. Moderat, ja. Moderat, sehr süßlich, sehr, sehr kräuterig, sehr fruchtig. Ja, er ist mir eigentlich ein Tick zu süßlich. Ja. Aber um die Süße zu puffern, naja, kann man, also war auch als Empfehlung ausgelegen, zum, um ihn quasi ja als Longdrink zu trinken, einfach den einfach ein bisschen Zitrone hinzuzufügen und Crushed Ice. Mhm. Das quasi dann zu shaken und dann hat man ja einen relativ angenehmen Drink. Oder aber auch, um so ein bisschen auch diese Süße rauszunehmen, statt eine halbe Limette reinzumachen, einfach Lemon Juice, also hier Limettensaft. Ja, kann ich mir dann gut vorstellen. Dann ein paar Erdbeeren, das Ganze zusammen crushen mit Crushed Ice dazu und es dann quasi als fruchtige Variante zu konsumieren. Mhm. Ja. Ja, Beiraon heißt eben eigentlich der Beiraner. Beiraner, Beira ist der Name der Region, also der Beiraner. Und da gibt es eine interessante Anekdote. Die hatten einen Slogan über lange Zeit. Mhm. Ich glaube, der wird sogar immer noch benutzt. Der lautet auf Portugiesisch: O Beiraon que todos gustam. Also der Beiraner, den alle mögen. Mhm. Denn es gibt einen anderen, es gab eben in der Mitte des 20. Jahrhunderts einen anderen Beiraner und das war der Diktator Salazar. Der kam auch aus der Gegend. Okay, den mochte keiner. Den mochte keiner und das wurde nicht gesagt, aber das konnte man ja auch nicht sagen. Ja. Aber es wurde eben gesagt, das ist der Beiraner, den alle mögen. Genau. Also gibt es noch einen anderen, den nicht alle mögen oder möglicherweise keiner mag. Und das war dann so ein bisschen eine Anspielung auf den Diktator und das hat sicherlich auch zur Popularität des Getränks beigetragen. Ja und dann gibt es eine Sonderedition. 100 Jahre der Ehrenbeiraner. Mhm. Das ist jetzt in einem, ja, die Flasche ist von der Form her genauso, aber das ist jetzt mit so einer roten Banderole gemacht und es wirkt so ein bisschen wie Gold. Ja. Weil das eine durchsichtige Flasche ist und eben dieser bräunliche Likör da drin und dann eben auch so ein goldener Deckel. Und ja, das ist die Sonderedition. Mal gucken, habe ich noch nie getrunken. Ich auch nicht. Wir hatten es, als wir auf der Barkonvent vor 2018, glaube ich, haben wir probiert, das erste Mal, oder 2018. Und da haben wir quasi nur das Originalprodukt gekostet. Im Geruch. Nee, also finde ich es nicht ganz so süßlich, der Geruch. Bisschen mehr kräutig, ein bisschen mehr alkoholig. Ist da mehr, hat der mehr Prozent? Guck mal bitte. Mehr Prozent? Ja, 30. Mm. Darum. Mehr. Darum. Oh ja. Man merkt es auch mit dem ersten Schluck. Man merkt definitiv die Alkoholnote viel, viel stärker. Mm. Die Kräuternote finde ich ein bisschen mehr im Hintergrund. Ist im Hintergrund. Und es ist auch nicht so süß. Mm. Das ist eigentlich besser, finde ich. Weil es nicht so süß ist. Also das ist jetzt mal eine richtige Spirituose, nicht einfach ein Likör. Mhm. Und eigentlich vom Geschmack her angenehm. Mhm. Hat auch immer noch so eine gewisse Zitrusnote da ist. Ja, also das ist schon gut. Und eine gewisse Würze, finde ich, ist das. Mhm. Also, das ist, glaube ich, durch die, ich weiß nicht, ob der gelagert ist oder gelagert wurde. Das kann sein, ja. Dass man so eine gewisse Würze durch eine Fasslagerung vielleicht kriegt. Vielleicht, naja, Portugal, da könnte ich auch aus Portweinfässern sein oder aus Weinfässern vielleicht, weil er hat so eine gewisse Holznote ist übertrieben, aber so eine gewisse Würze. Mhm. Ja, Aguardente Vinica ist natürlich Brandy. Mhm. Und hier steht, glaube ich, nur Likör, ne? Steht gar nichts drauf. Mhm. Wasser, Alkohol, Zucker. Ja. Karamell auch dabei. Mhm. Und hier steht da drauf tatsächlich Brandy. Brandy. Mit den aromatischen Pflanzen. Also das wird, die Pflanzen werden mazeriert und dann wird, wird das lange stehen gelassen. Ja. Also dieses, ja, eigentlich Wasser mit dem mazerierten Wein mit dem mazerierten, obwohl da auch Wasser draufsteht, aber es ist Wein. Wein mit den mazerierten Pflanzen und das wird mehrere Tage, glaube ich, stehen gelassen und dann wird es destilliert. Mhm. Ja. Ja, ich finde diese Sonderausgabe ja, schöner. Hat noch einen schöneren Geschmack. Es schmeckt ein bisschen nicht ganz so süß. Es ist etwas erwachsener, würde ich auch sagen. Mhm. Bisschen reifer, doch wirklich sehr lecker. Ja. Ja, und die Destilleria Portuguesa hat dann auch noch einen Mandel. Likör, also 20%. Nein, nicht Likör. Nee, doch, Limonadelikör. Amarginha. Eigentlich ein Bitter. Also das ist die Bittermandel. Ja. Und das ist hier so ganz klar eigentlich. Es gibt es auch noch mal mit Zitrone. Mhm. Es gibt zwei Ausgaben, wir haben aber nur diese. So eine Plastikflasche. Amarginha ist sozusagen der kleine Bittere. Der kleine Bittere, okay. Ja, der kleine Bitter. Na, gucken wir mal. Also auch hier entweder pur zu trinken oder als Empfehlung war auch da mit Limette. Oder auch eine Variante, die ich sehr interessant finde, ist den Mantelbitter, also den Bitterlikör zu nehmen. Auch wieder Limettensaft zu nutzen. Eiweiß und ein Angostura Dash, also quasi den als Sauer-Variante zu nutzen. Das ist, finde ich, klingt sehr, sehr spannend. Ah, oh, der riecht ja, oh ja, sehr nach Mandel. Sehr nach Mandel, ja. Ist klar, ist weit. Ich dachte, er wäre so ein bisschen leicht trüb, aber das täuscht in dieser hochprofessionellen Flasche, in der sie verpackt haben. Interessant ist, alle Sample-Flaschen, die wir haben, sind aus Glas, außer diese hier, die aus Plastik. Und da ließ sich noch der Deckel noch sehr, sehr bescheiden öffnen. Der lässt sich auch nicht wieder draufdrehen, das muss man jetzt mal austrinken. Dann, ja. Also, meine Güte. Oh ja, der schmeckt ja sehr gut. Aber sehr lecker. Muss man sagen. Also richtig, richtig nach Mandeln. Genau, und also Bittermandeln. Riecht nicht nur nach Bittermandeln, sondern er schmeckt auch nach Bittermandeln. Genau. Und man merkt, zum Schluss ist es wirklich eine so ein bisschen fast schon unnatürlich. Es schmeckt so ein bisschen wie diese Backmandeln, die man nutzt, oder dieses Backmandel-Aroma, was man so dazu fühlt. Aber genauso schmeckt es. Mhm. Und zum Schluss wirklich sehr schön bitter. Das heißt, dafür ist es eigentlich ein Likör ja, ist, hat ist so eine Bitternote. Hat es eine schöne Bitternote. Wirklich ein schönes Getränk. Und das ist ja, habe ich ja erst neu gerade kennengelernt. Mhm. Aber das kann ich mir auch gut vorstellen mit ein bisschen Zitronensaft und so. Und also, ich glaube, als Sauer-Variante finde ich nicht ganz interessant, ja. Ja, war sehr gut. Sehr gut. Ja, also das ist ja wirklich eine schöne Entdeckung. Genau. Mal sehen, kann man auch wohl bestellen. Ich habe mal geguckt. Interessant ist, dass diese allgemein die portugiesischen Spirituosen sind in Deutschland eigentlich gar nicht so stark vertreten. Wenn man jetzt wegguckt von Wein und Portwein, wird es eigentlich sehr eng, also auf dem deutschen Markt, oder die Portugiesen ja schöne Spirituosen haben, was wir ja gerade bemerkt haben. Es ist eigentlich sehr schade, dass wir da nichts wirklich so auf dem Markt haben und dass es auch nicht so gepusht wird. Aber wenn ich hier gucke, wenn ich hier einfach nur nach dem Produkt suche, kann ich den in Deutschland problemlos bestellen. Bei dem Großen oder bei unserem Stammlieferanten? Beim Großen? Ja. Und bei unserem Stammlieferanten, da muss ich jetzt nochmal gucken, der taucht jetzt hier den ersten Links nicht auf, aber da gucke ich natürlich mal nach, weil der preislich auch immer sehr interessant ist. Ja. Inja. Also, der Rechner ist in Standby gegangen, dein Passwort. Ja. Wir haben nämlich hier leicht im, ich habe vorne drum ein bisschen aufgeräumt und sehr wir schön, haben jetzt auch sehr verdient gemacht. Seit neuesten auch hier auf dem Tisch einen großen Computer einer kalifornischen Firma stehen. Ja. Und da müssen wir noch hier Updates fahren und einrichten und Co. Ja. Genau. Ja, aber wie gesagt, also unser Speziallieferant hat den nicht, aber der Große hat ihn. Der Große hat ihn, okay. Was ist da die Flasche? Opa, 13 Euro. Ja gut, ich glaube, ich klicke. Ah nee, Entschuldigung, 13 Euro bei anderen, ja. bei 5 Euro Versandkosten und hier allerdings 23 beim großen Versand. Mhm, okay. Dafür aber... ohne Versandkosten. Naja, das ist dann doch ein bisschen teurer. Ja. Das ist dann doch ein Tick teurer. Aber wie gesagt, andere Anbieter haben den hier für 12,95, also sogar für 12,79 plus 4 Euro Versandkosten, 11,79 plus 5 Euro Versandkosten sind, ja, das kann man doch bezahlen, das sind 15 Euro. Und ach, hier ist er sogar. Ah, das ist ein anderer. Sogar für 10 Euro. Plus 3 Euro Versand. Das wird doch immer besser. Ich habe hier einen gefunden. Der ist doch, glaube ich, auch sogar hier in Berlin. Nee, der ist noch in den Niederlanden. Okay. Aber es ist kein Problem. Es ist zu kriegen für einen guten Preis. Natürlich in Portugal wahrscheinlich total billig. Mhm. Wahrscheinlich für 6 Euro. Aber es gibt den hier, Weinquelle hat den auch. Also es gibt den für akzeptable Preise. Mhm. Also mit 15 Euro hat man den. Okay. Alles, also die sogar noch mal günstiger. Also man hat den. Das ist kein Problem. Also kann man bekommen. Ich guck grad mal, ob es im Bereich Bittermandel Alternativen gibt. Jetzt nicht unbedingt aus, also ähnliche Produkte. Aber scheinbar ist da wirklich da aus Portugal Bittermandel wohl. Na gut, okay, es gibt noch in Italien noch Bittermandel. Die machen das auch, ja. Aber das sind so wirklich die beiden. Gibt da, ganz lustig, meine Suchmaschine des geringsten Missvertrauens. Ein Suchergebnis, wo es sagt, italienischer Bittermantellikör mit 8 Buchstaben. Mhm. Kennst du den? Nee. Ja. Amaretto. Amaretto, ja genau. Klar. Ja, aber dieses schmeckt hier mehr, also Amaretto ist sehr, sehr süß. Genau. Und es schmeckt künstlich. Ja. Irgendwie ist das nicht so meins. Also das ist, das hier ist besser, finde ich. Ja. Also ist definitiv besser und hat nicht diesen Amaretto, also auch die Marke Amaretto, das Produkt Amaretto hat ja auch einen speziellen Eigengeschmack, der jetzt nicht für mich klassischerweise mich nach Bittermandel dran erinnern würde, sondern es ist halt eine Spirituose, wo Bittermandel drin ist. Aber ich glaube, es sind noch andere Gewürze mit dabei, dadurch macht es halt diesen speziellen Amaretto-Geschmack aus. Ja, aber hier, also ich sehe sie wirklich, hier, da ist wieder jetzt ein Weinhändler, der hat den im Programm für 11,45 ist der gut gekühlt servieren, finde ich, muss nicht sein. Muss nicht sein, nee. Traditionell zum Kaffee steht hier, das kann ich mir gut vorstellen, aber da muss er auch nicht kühl sein. Und ich habe jetzt hier nicht die Bedingungen bei diesem Weinhändler, aber wenn man da ein bisschen was kauft, ist das doch dann immer versandkostenfrei. Ja. Also da mache ich mir doch keinen. Das ist aus Hamburg. Da könnte man als Hamburger auch direkt hingehen. Versandkosten. Ab 125 Euro bestellt versandkostenfrei. Und sonst ist das doch kein. Steht nicht, wie viel es sonst kostet. Aber das wird doch nicht die Welt an Versandkosten kosten. Da kann man doch für 11,45 den mal kaufen. Also ich überhaupt kein Problem. Also wenn du bestellst, ich würde eine Flasche mit abnehmen. Ja. Ja. Gut. Wollen wir dann mal zu dem neuen Produkt kommen? Neues Produkt. Ich hole mal ganz kurz, mach mal auf, sag mal was dazu. Ich hole mal Wasser. Also das neue Produkt heißt per se, also wie auf Deutsch per se, also in zwei Wörtern, also für sich. Dann ist noch so ein Untertitel auf der Flasche, die übrigens sehr schön ist. So eine eckige Flasche ist das, aber sehr edel auch, aus selben Glas. Und dann sieht man halt schön diese doch leicht orange Farbe des Getränks. Steht darunter Luz Essencia do Sul, also Licht und Essenz des Südens. Oder ist das Nordportugal? Ich glaube, das war da im Glas hier. Ja, Entschuldigung. Bist du schon verwirrt mit den Gläsern heute? Ja, ich wollte aber hier doch was drin haben, um das nochmal ein bisschen durchzuspielen. Also, war schon ganz bewusst nicht verwirrt. So. Oh, ich habe ein bisschen gekleckert und nicht um ein Tüchlein. So, per se, das ist das neue Produkt, ein Aperitif. 14,5% Alkohol, also sehr wenig. Und bietet sich eben auch an zum Mixen. Und wie man schon an der orangenen Farbe erkennt, wird das Zitrus betont sein, würde ich mal jetzt so raten. Kann mich jetzt auch nicht mehr so gut erinnern. Ja, und es riecht auch sehr nach Zitrus. Und damit soll doch eher ein jugendliches Publikum angesprochen werden. Und der allgemeinen Tendenz zufolge jetzt eben weniger Alkohol. Genau, also ich glaube auch die Farbe ist auch ein Angriff auf die Mitbewerber, die es sonst noch gibt. Glaube ich da, also man zieht ja sehr stark auf den Aperol, glaube ich, auch mit ab, also auf diesen auch Likörbitter, der halt für diese Sommer. Der mit Orange. Genau, der für diese halt spritzigen Sommerdrinks halt irgendwie da ist. Und hier ist eher das Ziel, ein Getränk zu kreieren, was für sich funktioniert. Also ich glaube, die meisten würden jetzt ein Aperol pur trinken, das ist, glaube ich, nicht ganz so ideal und nicht ganz so lecker. Aber den per se, den soll man natürlich per se für sich trinken. Also ist sehr zu empfehlen. Einfach Eiswürfel dazu, eine Orangenzeste und das war's. Mhm. Im Geschmack, und also in der Farbe her, ist er etwas blasser als ein Aperol. Auch bewusst nicht nachgefärbt und Co., sondern auch so gelassen. In der Nase leichte Bitternoten, fruchtig orangig, aber im Geschmack bedeutend sanfter und angenehmer als jetzt als Beispiel jetzt ein Aperol oder ein anderer Likör in dieser, sag ich mal, Machart. Es hat auch eine einen sehr viel authentischeren Geschmack, weil es eben nicht so pappig süß schmeckt. Genau, richtig. Also Aperol schmeckt ja pappig süß, das kann man ja praktisch alleine gar nicht trinken. Ich würde nochmal einen Ice Cube mal holen und mal eine Orangenzeste, warte mal. Ja, das ist wirklich gut. Es schmeckt wirklich sehr zitrusbetont und dann mit so einem leichten Bitter-Touch, aber gut, die Orange ist ja eigentlich auch bitter, also von daher kann man da gar nichts sagen. Also das ist wirklich eigentlich ein tolles Getränk. Und irgendwie auch, also wie gesagt, es wirkt sehr authentisch und edel. Also dafür, dass es jetzt so ein Jugendprodukt ist, was eher junge Leute ansprechen soll. Und eben auch ein Sommergetränk. Ja, oh, jetzt haben wir einen riesen Eiswürfel, der gar nicht, doch, passt da rein. Und du holst auch noch eine Orangenzeste. Achso, da ist schon was drin. Noch ein kleines Stück, weil es ist, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig. Genau. Orangenzeste habe ich natürlich nur eine hydrierte. Das macht ja nichts. Macht nichts. Ich habe ja mal selbst hydriert. Jetzt kommt auch wieder der Winter. Da gibt es wieder Orangen. Da will ich mal eine Runde Orangenzesten wieder hydrieren. Weil es eigentlich auch eine tolle Sache ist. Und es riecht immer so schön dann zu Hause. Ich mache jetzt mal bewusst mal ein bisschen Huch. Genau. Der Deckel ist abgefallen. So. Und das ein bisschen mal das Eis mit dem Getränk, ein bisschen Schmelz, hier sich vermixen kann. Wir können ja, während wir warten, können wir ja schon mal den O-Ton hören. Wir haben ja den Nachfahren des Apothekers. Genau. Der da ja auch José heißt, da haben wir ja interviewt. Genau, haben wir interviewt, hast du interviewt. Am Stand haben wir ein kurzes Interview geführt. Ich würde sagen, Thiago, ha? Ja, Thiago nicht. Thiago heißt er. Ja, Thiago. Hat uns ein paar Einblicke gegeben. Ich sage, Thiago, dann mal Ton ab. Ja. So, hello. Hello. Here speaking with Thiago Patrão, who is the the manager of Aperitivo Per Se, an aperitivo from Portugal. Yes. So, what's it like? We have it here, we will taste it. So tell us something about your product. First of all, thank you for coming to our stand and for having the opportunity to chat. We are a family-owned company from Portugal. Mm-hmm. We've been in the business since 1940. And we are launching a lot of innovation on the market. So Per Se is the first aperitif from Portugal, from the south of Europe. Is the possibility to have our beautiful sunset of Lisbon in a glass. Mm-hmm. It's a botanical aperitif. Mm-hmm. And you can drink it Per Se. That's mm-hmm. the meaning for itself. Yeah. So in terms of product, we have a botanical aperitif made with distillation of 24 botanicals. Mm-hmm. You can find the Portuguese hoop in three kinds of orange, the bitter ones, the sweet ones, and well balanced with a low ABV product. And that you can easily drink a bottle with your husband or your wife. Yeah. So is this, how much ABV does it have? 14.5. Oh, 14.5. That's an easy drink. Yeah. Yeah, it's our perfect serve is, like I said, it on the rocks with orange zest. Very easy, mm-hmm. not mm-hmm. complicated, yeah. It's simple. And have the... And if you can, with the sunset in the view. Yeah, you have the view of Lisbon here, which is really impressive. Lisbon here, it's really impressive. And can that be bought in Germany easily, or is that a problem? No, I would say we started in the German market last year. Mm-hmm. We have been working with Citian Moore, who is from near Karlsruhe in Stuttgart. Mm-hmm. We are developing the brand, and we want to bring the brand to other areas of Germany. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, that's a good thing, because it's really interesting. I just tasted it. This orange flavor and some complicated bitterness, which I like very much. And I know the traditional Portuguese, which is aperitif, which is Beirão. Yeah. And this is quite different. Yeah. Beirão, as you mentioned, and just to give you an overview and a quick history, we are the producers of Beirão. Yeah. We are a Redondo family. Family-owned company who is making this great liqueur since 1940, and we are actually the number one selling spirit in Portugal. Yeah. From the experience, knowledge of the distillation of plants, herbs, seeds, mm-hmm. and other botanicals, this result of this knowledge and experience is on Per Se and other brands that we have here on BCB like Sierra Cardondo. And that is what we want to bring to the world. Mm-hmm. One curious thing about Liqueur Beirão that we always say, we have a full automatic process to make Beirão, but there is one component of the process who is the ribbon, the yellow ribbon of the bottle, and is hands put it. So we normally say we send a human, a Portuguese human touch to the world when we export Liqueur Beirão. Yeah, that's good. well, I think that you said that you do that since 1940, but isn't that a problem that people associate these products, but Beirão especially, but others too, with elderly people? Okay. How do you get to the young crowd? Yeah, that's important. That's a curious thing. I was talking to one person in the sector who is nearby here, our stand, Hyde Master in Ulrich, and he was asking exactly the same question. Mm-hmm. And it is quite interesting because in Portugal, the consumer target that consumes more Beirão is between 18 years and 35. So it's quite interesting how it's a work of the second and the third generation of the family that they conquer new consumers, and the brand is known as being the most funny brand, the most curious brand, the most familiar brand, because Beirão in Portugal, if you have a family meeting, there will be a bottle of Beirão in the table. If you have a friends meeting, probably will end with a Beirão bottle in the table. So it's one thing that we are very proud that we are the brand that every people from the 18 when they started to drink until 17, 80 years, they can drink Beirão. Yeah, no, I can see that. Yeah, and now the Percé is I think it's a more I think it even has a more Portuguese taste, so to say, because it reminds of summer. Yeah, because there's this orange flavor in it, and I think it's a good thing to have this, because that's what people associate more with Portugal. Yeah. Portugal is very trendy at these days. We are beating every records of tourism, and tourism from European countries like Germany, like France, like Spain, naturally, but also tourism from the USA. We are growing a lot on US tourists, and we have been since a long time good producers of high quality products. Yeah. This opportunity of the tourists is a unique opportunity for the tourists to taste our products, our spirits, our wines, our food, and when they return to their homes, they will remember the Portuguese products. And one that we want them to remember is Percé, and to remember the sunshine and the sunset of our country. That's right. Yeah, I think Portugal is an underestimated country, because there's always such a lot of quality in the products, and I think that has to get known, I think, as well. Yeah, thank you very much. Thank you for your insights. Pass by, and hope that you have enjoyed Percé. Yeah, it's really and, good. And hope all the best for your program. Yeah, thank you. So, Originalton, Thiago und du? Ja. Jetzt ist auch unser Eis schon so ein bisschen mehr geschmolzen. Genau. Jetzt können wir, glaube ich, den eher cocktailartigen Schluck nehmen. der auch bei den Temperaturen, die gerade hier in Berlin vorherrschen oder bei uns auch im Studio vorherrschen. Ja. Hm. Sehr schön. Sehr schön. Doch, der funktioniert sehr gut. Also auch mit einem Eiswürfel und einer Orangenzeste. Ja. Ist der sehr mild, sehr angenehm. Wie gesagt, es hat eigentlich alles drin. Es hat eine gewisse Süße drin. Es hat eine gewisse Fruchtigkeit drin, eine gewisse Bitternote. Einen guten Abgang, also sehr angenehmer, anhaltender Abgang. Mhm. Doch, das ist ein schönes Sommergetränk. Ja, muss man sagen. Guck mal, ob der bei unseren Lieblingslieferanten schon gelistet ist. Was so die Price Range ist. Ja, den würde mich auch interessieren. Also unser Lieblingslieferant hat es leider nicht. Ja, komisch. Ich gucke mal, was. Oh, ich habe einen schönen interessanten Artikel gefunden von About Drinks. Ist ja eine der großen Zeitschriften, wenn es um die Cocktail-Szene geht. Mit der Überschrift Weltbester Aperitif per se aus Lissabon nun auch in Deutschland. Also seit das Jahr gibt es ihn auch in Deutschland. Aus Lissabon ist er ja nur eigentlich nicht. Ja. Genau. Wenn in Portugal die Sonne untergeht, darf eins nicht fehlen, ein Glas mit Eis und einem guten Drink. Um diese Verführung einzufangen, wurde in Lissabon der neue Lifestyle-Drink per se kreiert. Ein Drink mit warmen Farben, eines Sonnenabends, mit frischer, fruchtiger Orangen und mit der Würze von 24 Botanicals. Per se erfreut sich leuchtend warm Orange mit Aromen von Kardamom, Orange und Pfeffer und Hopfen. Die ausgewogene Frische mit einer zitronigen, fruchtigen Touch von einer Orangenschale, leichte Bitterkeit. Finde ich auch nicht. Genau, so ist der. Kostet Empfehlung 18 Euro. Ich mache mal den Link zu Drinks and More hier auch mal bei uns in die Shownotes rein. Also das lohnt sich auch immer in unsere Shownotes mal reinzugucken. Unser Pad macht mich wahnsinnig. Ich werde mal ein neues aufsetzen. Wir haben nämlich momentan ein paar Probleme, dass unser Pad dauernd disconnected. Ja, hier gibt es bei den ganz großen. Bei Drink Evolution gibt es den für 18,90 €. Ja, das ist 5,90 € Versand. Also ist so die Range, den man machen kann. Also wie gesagt, lohnt sich zu konsumieren. Ist wirklich sehr lecker, sehr erfrischend, sehr frisch. Also wirklich ein cooler Lifestyle-Drink. Also der nächste Sommer kommt. Wenige Monate durchhalten. Man kann sich schon mal die ersten Flaschen schon mal hinstellen. Ja, es gibt auch andere Anbieter, die ihn auch haben. Wo dann vielleicht sogar noch weniger Versandkosten anfallen. Müssen wir mal gucken. Also müssen wir sich aber jetzt, also das kann ich jetzt schlecht nebenher machen. Ja, ja. Man muss sich da ein bisschen umschauen. Und vielleicht haben die dann auch den Amarginia da und dann hat man schon fast das Paket, was man haben möchte. Ja. Nee, den haben sie nun gerade nicht. Das ist schade. Aber wie gesagt, ich kann das jetzt schlecht alles hier nebenher abchecken. Also hat relativ viele Plätze gewonnen. Also auch am Stand gab es halt so ein paar Broschüren. Hat also ziemlich abgeräumt. Also wie gesagt, wenn wir jetzt getrunken haben mit Orange und Eis, ist sehr gut. Aber er funktioniert auch als Perse Tonic. Also ein bisschen Tonic Water dazu. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich würde sagen, alles, was du mit Aperol machst, kannst du dann auch genau machen. Und schmeckt vielleicht besser. Ja. Ja. Also Aperol Spritz, Spritz, könnte ich mir gut vorstellen. Und ja. Finde ich gut. Also schmeckt mir auch ausgezeichnet gut. Dementsprechend würde ich sagen, ganz klassische Empfehlung. Wer den nicht trinkt, der hat schon. Ja. Aber wie gesagt, wenn man weg will von Aperol, ist es, glaube ich, so eine extrem gute und leckere Alternative. Ich gebe dir gleich mal hier, guck mal, ich habe ja vorhin nur Wasser weggemacht, dann kann man mich die Orangenzeste hier reinmachen. Ja. Und dann kann ich hier das wieder weiter nutzen. Mhm. Ja, der Eiswürfel stört ja nicht. Den kann man ja, glaube ich, beim nächsten Drink auch drin lassen. Mhm. Genau. Da wir ja große Eiswürfel haben, verwässern die auch nicht. Man kann ja ein bisschen neutralisieren mit Wasser. Ja. Wir trinken gerade, ihr habt bestimmt unsere letzte Wasserfolge auch gehört, wir trinken gerade ganze Reste. Wasserreste genau. auf, die wir hier haben. Das ist lange haltbar. Ja, jetzt mache ich den wieder zu. Ich hoffe nicht, dass er dann wieder von selber aufgeht. So. Und dann haben wir jetzt die andere Entdeckung. Ja. Einen ganz kleinen Stand. Die, ja, standen da praktisch neben einem anderen Stand, wo wir waren. Mhm. Dann sah ich das, dann habe ich gedacht, auch Portugal muss man sich anschauen. Ja, und die hatten jetzt, also die Firma heißt Arbun, und die hatten jetzt Medronho. Ja, was ist das denn? Ja, das ist eine Frucht, die so ein bisschen aussieht, also rötlich, rund. Mhm. Und erinnert ganz entfernt an eine Erdbeere. Mhm. Aber ist eigentlich rund. Die Erdbeere ist, läuft ja unten so zu. Genau. Und die wächst aber an einem Baum. Und deshalb auch Baumerdbeere genannt. Mhm. Und die wächst da gerade in Südportugal. Mhm. Und sonst eigentlich, ja, in Italien wächst sie wohl auch, aber gerade da in Südportugal wird die benutzt, um daraus Alkohol herzustellen. Mhm. Und das ist eben auch dann ein bestimmter Alkohol, der eben auch so heißt, auch Medronho heißt. Mhm. Und den es eigentlich nur dort gibt. Und eigentlich traditionell wird das zu Hause gebrannt. Okay, also und, wie so ein typischen, was gibt es denn, so wie in Deutschland man typischen, früher ein Korn gebrannt hatte oder? Naja, was man hatte da irgendwie Früchte, muss man was draus machen. Und dann hat man halt da eben diesen Schnaps rausgebrannt, der dann auch Medronho heißt. Und die Firma Abund hat das jetzt mal so gemacht, dass man es auch verkaufen kann, professionalisiert. Hat auch 46%, also man merkt auch schon, das ist ein ziemlich starker Alkohol. Mhm. Unser Rechner möchte jetzt aktualisiert werden erneut, also auf, okay. Ja. Auf 13.01. Ja, dann machen wir doch jetzt, oder? Ja. Oder muss er erst rebooten, bevor er das macht? Ja, weiß ich nicht. Drück doch einfach mal. Ich habe schon gemacht, ich mache mal ein Reboot. Genau. Ja, ich finde den, erinnert mich so ein bisschen, hat so ein Raucharoma drin. Mhm. Also, ja. Mit der ersten Nase hätte ich jetzt gedacht, so, ey, das ist doch kein. Also, das ist doch nicht. Dem fehlt die Fruchtigkeit. Ja, es riecht im ersten Augenblick wie ein Mezcal. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe da so ein bisschen so eine leichte Mezcal-Note in der Nase. Ja, hast recht. Das ist ein so ein leichtes Raucharoma. Mhm. Also so. Aber wenn man ihn dann trinkt, ist es anders. Ja, das stimmt. Ich finde, kurz vorm Abgang hast du noch so einen Peak davon, so eine leichte rauchige Note. Mhm. Das stimmt. Aber es ist wirklich sehr. Ja. Ich finde, also ich habe ihn vor Ort, haben wir gekostet, da fand ich ihn nicht so stark alkoholisch. Ja. Jetzt finde ich ihn mit 46%, merke ich dir jetzt eindeutig mehr. Ja, der ist sehr. Also ist mir auch jetzt nicht rund genug, um den jetzt zu trinken, dass mir auch einen ordentlichen Schluck reingemacht. Ich finde den interessant, aber die Fruchtigkeit fehlt mir. Irgendwie ist die weg. Ja, das stimmt. Die Fruchtigkeit ist weg. Ja. Ich hatte den wirklich fruchtiger in der Ja, ich auch. Also, dass der so eher Mezcal-mäßig schmeckt, war mir nicht in Erinnerung. Na, interessant. Wie einen dann doch vielleicht die Erinnerung auch tut. Mhm. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, wo wir da waren. Mhm. Ich finde den. Naja, also mir schmeckt der heute nicht. Mhm. Ich fand den gut dort vor Ort. Ja. Weil es war ja auch so das Besondere dort. Also der Rest, okay. Aber sozusagen das portugiesische Hausbrenngetränk schlechthin zu haben, war okay. Aber ich finde den jetzt irgendwie zu gut. Also schmeckt wirklich so ein bisschen Richtung Mezcal. Mhm. Ja, dann nehmen wir doch jetzt mal den Honey. Ja. Also aus Honig. Und zwar auch aus dem dortigen lokalen Honig. Mhm. Sie wählen den besten Honig aus. Gut, das ist klar. Und mit Medronio tatsächlich. Ja. Und das wird dann destilliert. Das heißt quasi ein Medronio wird genommen, etwas Honig hinzugefügt und dadurch haben wir diese Spirituose. Wie viel Prozent haben wir da? Vorne steht es auch. Stehen, vorne. Genau, 19%. Also on Likör. Mhm. Ja, so ein bisschen, ist es so, der Honig fällt aus. Ja, hat sich ein bisschen abgesetzt. Oder vielleicht kann auch sein, dass es andere Trübstoffe sind, vielleicht doch durch den. Mit Ronio, nee, der ist ja völlig klar. Der ist völlig klar, stimmt. Aber der hat auch 46%. Ja, gut. Und hier ist. Also können wir schon vorstellen, dass das der Honig ist, der ausfällt. Wenn der nachher nochmal dazugesetzt worden ist, ist ja nicht nur destilliert, das hätte ja auch nicht die Farbe. Ja, ja, klar, der ist zugesetzt worden. Da ist nochmal ein bisschen Honig oder von dem Originalprodukt hinterher dabei gefügt worden. In der Nase eindeutig sehr, sehr honiglastig. Mhm, man könnte das stimmt. Fast Met. Mhm. Ja, er riecht wirklich wie Met. Das war auch mein erster Gedanke jetzt. Mhm. Also wirklich sehr, sehr honiglastig. Aber geschmacklich sehr schön. Geschmacklich sehr schön. Dezente Süße und der ist so ein bisschen im Mund leicht ölig-cremig, schon fast sagen. Ja, ja, das stimmt. Mhm. Aber er hat auch eine ganz minimale Zitrusnote noch. Eine Fruchtnote von euch. Aber schön, ein schönes Getränk. Mhm. Und der schmeckt mir. Jetzt im Gegensatz zu dem puren Medronio. Ja. Ist das ein schönes Getränk. Mhm. Ja, klasse. Doch. Trinkt man den pur? Oder trinkt man mit was dazu? Denke, oder? Pur trinkt man den. Ja, ja. So. So, der Installer kommt. Mhm. Jetzt kommt das Upgrade. Mhm. Ich gucke jetzt gerade mal ein bisschen bei denen auf der Seite. Die haben hier auch explizit Cocktails. Aber richtig, also richtig schön. Mhm. Aber der Honey ist jetzt als Mixing-Cocktails nicht mit dabei. Nee, den will ich vielleicht auch nicht mixen, weil der ja schon diesen Honiggeschmack hat und dann geht er unter. Dann hast du nur noch eine gewisse Süße hinterher. Ja. Also eigentlich denke ich, ja. Aber angenehm. Doch, angenehm, ja. Kann man sagen. Wirklich schön. Ist der ja schon in Deutschland zu bekommen? Mal gucken. Das wird wahrscheinlich schwierig sein. Ja, das war auch so ein Thema mit den Lieferanten bzw. mit den Importeuren. Und das ist ja eine ganz kleine Firma. Ja. Also man kann sicherlich dort bestellen. Kostet natürlich dann einiges an Versandkosten, denke ich. Mhm. Die Homepage von denen ist wirklich sehr schön. Mhm. Man wirklich einfach zugeben, dass die wirklich schön gemacht ist, obwohl sie wohl keinen HTTPS unterstützt. Zumindest, wenn ich den Link direkt aufrufe. Oder? Doch, macht's doch. Also die Homepage ist sehr schön gemacht, aber gibt es jetzt auch keine. Ah doch, kann man bestellen. Der Honey kostet, warte. Der Honey, 24,50 Euro. Kostet die Flasche bei denen direkt auf der Homepage. Mhm. Zuzüglich Versandkosten, muss auch sagen, 24,50 Euro ist ein halber Liter. Mhm. Genau, kann man also bestellen und dann auch. Dann kommt das eben das Portugal. Ja, dann werden die Versandkosten hoch sein. Ich gucke mal, was das. Ich mache mal. Ansonsten, hier sehe ich. Also, Adega 24 bietet einen anderen Aguardente mit Borneo an. Das sind dann doch nicht die einzigen. Für 29,95, also kann man auch jetzt nichts sagen. Also, ja. Ja, Mund wird hier von der österreichischen Firma vertreten. Kann man wahrscheinlich hier auch kaufen. Vermute ich mal. Was ist denn Deutschland auf Portugiesisch? Alemania. Habe ich geguckt. AL, oder? AL. Was hier in dem, ah, doch, hier oben. Also, ich habe jetzt mal nach Verhand Alemania. Sag ich mal, Postteilcode 1210963 ist hier. Ist hier aufgeführt beim Warenhandel Bruckner. Aber ohne Preis. Nur beschrieben. Abon, Besitzer Luis Domingos. Die Flasche ist abgebildet, aber. Was ist das für ein Weinhandel, wenn man dann die Sachen nicht bestellt? So, ich klicke mal die Bestellung mal durch. Mal gucken, ob ich bestelle, ob Versand draufkommt. Achso, ja, gut. Name. Also der Honig-Likör schmeckt wirklich gut. Wieder irgendwas interagieren. Ist so, okay. So, jetzt haben wir noch zum Abschluss. Ja. Auch von Arbon. Ja. Einen Gin. Da. Diesmal ohne Medronio. Ja. Also heißt Juniper Premium. Und dann kehren wir, wie gesagt, zurück zur Distilleria Portuguesa, die eben auch einen Gin im Programm haben. Okay. Aber jetzt nehmen wir erstmal den. Große Flasche. Ist ja noch größer als, danke, als die andere. Was ist denn da drin? Nun 7,5 müsste es sein, oder? Das sieht aber mehr aus. Eine Nase, ja, sehr froh. Doch, 0,7, doch. Die Flasche ist nur größer, weil die irgendwie dicker ist. Ja, das sind auch die anderen 0,5er. Das sind, ach so. Ja, ja. Ah, das ist 0,5er und das ist 0,75. Genau. Jetzt verstehe ich. Also die Flaschen können auch dann bei uns auf der Instagram-Seite betrachtet werden. Wir haben mal ein Foto davon gemacht. Man sich, ja, wir haben sie jetzt nicht so beschrieben. Das ist eine sehr wuchtige Flasche. So einen ganz großen Stöpsel. Aber wie viel Prozent hat denn der Alkohol? 43, okay, schmeckt nach mehr. Ist relativ heftig im Abgang, finde ich. Aber also riecht sehr botanisch. Ist wirklich extrem in der Nase hier, sehr frisch botanisch. Aber ich finde, im Abgang ist der ziemlich abrupt alkoholisch heftig. Aber er ist auch botanisch geschmacksintensiv. Ja, ist es. Also ich glaube, es ist Wacholder und so. Ja, ja, auf jeden Fall. Also sehr, der Wacholder-Geschmack ist sehr intensiv. Sehr präsent. Ich glaube aber, es ist eher einer für einen Gin Tonic. Wir haben dann einen Gin Basil Smash getrunken mit dem. Kannst du dich daran erinnern? Ja, kann mich erinnern. Aber ich stehe ja doch drauf, Gin de Medronio. Ich hatte gesagt, der sei ohne Medronio, weil hinten drauf steht, dass er aus der Gegend kommt, wo die Medronio her ist. Und da dachte ich, da ist er nicht mit Medronio, aber er ist doch mit Medronio. Ja, und Botanicals. Aber finde ich jetzt eigentlich. Also als Standalone finde ich ihn zu heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, als Gin Tonic ist das super smooth. Ja, denke auch. Kann man den wirklich. Das ist eigentlich ein Mixgetränk. Ein gutes. Also wie gesagt, der hat ja auch gesagt, das ist designed für als Mixgetränk. Ja. Und wie gesagt, wir hatten ihn damals als Gin Basil getrunken, der auch wirklich sehr gut war, auch sehr hübsch angerichtet war. Dementsprechend ist das eine Sache, die wir auch ein bisschen Wasser. Eigentlich so. Oh, das ist jetzt sehr viel. Ja, musst du austrinken. Hydration ist wichtig, auch im Winter. Ja, sehr wichtig. Ja, wir haben ja noch einen. Noch einen Gin, ja. Den Foxtrot. Genau. Foxtrot. Foxtail. Foxtail. Also Fuchsschwanz eigentlich. So, jetzt muss ich das aber hier nochmal umkippen, damit ich noch Platz habe. Mhm. So, Foxtail, Dry Gin. Also von Foxtail gibt es verschiedene Gins. Mhm. Also auch wieder aus der Brennerei in Beira. Also die Staatsbrennerei ist das, gell? Ja, weiß ich nicht. Also sie heißt portugiesische Brennerei, aber dann steht Aktiengesellschaft dahinter. Ah, okay. Also ich könnte im Privatbesitz sein. Okay. Bedeutend milder. Riecht auch nach Botanicals, aber ja. Hat auch noch so einen leichten Zitrusgeruch. Mm, hat er auch. Also ist auf jeden Fall Kategorie Mediterraner Gin. Mediterraner Gin. Ganz dann gewissen Zitruslast. Genau, ganz klassisch. Er schmeckt sehr ähnlich den Gin Mare. Ja? Ich habe gerade überlegt, ob es. Nee, aber der Gin Mare hat doch diesen Oliven. Dann Gin Sul. Gin Sul ist das. Ich habe gerade überlegt, ob es. Nee, Gin Mare hat diesen Oliven-Touch und das hat er gar nicht. Er hat einen Zitrus-Touch. Genau. Also sehr nach Gin Sul, also in der Richtung. Ja. Würde ich auch sagen. Könnte ein direkter Verwandter sein. Auch im Abgang erinnert er mich extrem dran. Ja. Ja, meinte ich damit. Also wirklich sehr lecker. Ja. Funktioniert alleine als Standalone sehr gut. Ja, funktioniert. Wie viel Prozent hat er? Also ich glaube 40. Moment, ich gucke nochmal nach, bevor ich das Falsche sage. 40, genau. Mhm. Man merkt, der ist nicht scharf im Abgang. Der ist sehr, sehr mild. Doch, macht eine sehr, sehr runde Note. Mhm, finde ich auch. Finde ich auch. Kann man wirklich gut trinken. Und er ist wirklich mild auch. Also es kann als Standalone-Drink wirklich gut funktionieren. Ja, wir haben, also du hast ja auch mit dem, ja, ich weiß nicht, Gründer, glaube ich? Ja, Gründer. Dieser Domingos, Juan genau. Domingos. Ja, Interview geführt. Wollen wir da mal kurz mal reinhören, was er uns noch zu erzählen hat zu dem Produkt? Ja, genau. Alles klar, dann würde ich sagen, los geht's. Ja, we are here at Arbun. And we're talking with João Martins from Portugal. So, hello, João. Hello. So, what it is that you have here? I think it's very special. Yeah, well, we have a new brand, a new Portuguese brand called Arbun, like you said, that is mainly focused on Medronho. Mm-hmm. Maybe people know it as the strawberry tree. It's the fruit of... a wild berry from a shrub that grows in southern Portugal, in Algarve, where we're from. And people, well, just for a long time have been making a desolate there with the fruit called Medronho. And we have gathered that old knowledge, and tried to give it a new face and bring it to new publics. Yeah. I think it's really very interesting. So the pure thing, which is 46%. And it has a very special taste. For me, it's a bit between fruitiness and nuttiness. Yeah, well, if you had the opportunity to taste the fruit, the actual fruit, you would also feel that oddness. It's like... you get sweetness. It's a very sweet fruit, but you also get some. How can I put it? It's astringent. It's a bit astringent in your mouth. So I guess the spirit also brings that. So and that's a fruit that only grows in the south of Portugal. It grows in the Mediterranean. In some other countries like Spain or Italy, the south of Italy. but in Portugal it's used for this purpose. In other countries they don't just eat it. Mm-hmm. So they don't really use it to ferment it and distill it like we do in Portugal. Yeah. But in German it's called Baum Erdbeere, so tree strawberry. Yeah, also in Ireland they also have some trees of these, but they just use it as decorative trees. Mm-hmm. They don't use the fruit, they don't make any out of it. No. Mm-hmm. Yeah, but it's a really good idea because the flavor is really special, I think. It's really, really good. But you don't only do the pure thing, but you also put it into gin. And yeah, well, we brought the traditional beverage, so the original, as you said, the fruit spirit, the pure fruit spirit, and also a honey liqueur. Mm-hmm. It's also tradition. It's called Melosa. Mm-hmm. That combines the Medronho spirit with honey. Mm-hmm. And cinnamon and lemon. Yeah. And then we try to, like I told you in the beginning, give a new look to Medronho. Mm-hmm. So we try to combine it in a gin. We have our Medronho gin. That's the big innovation that we are introducing in this new adventure of the Medronho. Ah, so you're just introducing it now? Well, yeah, because in Portugal, Medronho is used for the spirit. Mm-hmm. I know there has been some tries to use it in gin, but none of them were really successful or had some mm-hmm. continuity. So we developed the gin, and I think we are the only ones who have Medronho gin. Mm-hmm. And so it's a new introduction. We started commercially this adventure in 2020, so we're caught up in the middle of the pandemic, and only this year are we just making a normal year, let's call it like this, and can bring it to people. And can we get it in Germany, or is that difficult? Well, for now it's going to probably be difficult, because like I told you, we have one and a half, 2 years that it was very difficult to make acquaintance to bring this to people. This year, we focus mainly in Portugal. It's our base market, but we are trying to bring it abroad. Mm-hmm. Maybe through our immigrants, Portuguese immigrants here, they do know Medronho. It would be a good way to get into the German market. And of course, being here in Bar Convent, it's very important for us, because we could really explain like I'm doing with you, and I would like to thank the opportunity to be doing this. And do you have a web shop so that one can buy it directly from you? Yeah, we do have a web shop, but now the deliveries are through our web shop, are due exclusively to Portugal. Mm-hmm. But if you go to our website, arbun.pt, arbun.pt. Mm-hmm. Yeah, we will add a link. You will get more information about the products that we have. And if you're really interested that we can ship it to you in Germany, we can make arrangements for that. But the main purpose is to get an importer here. Yeah, of course. And make it easier for the German consumer. You should get one, but my experience with Portuguese liquor is that it's often difficult to get hold of here. Unfortunately, because Portugal is an underestimated country where the competition is strong. The competition is very strong. Like I told you, I think that probably our best way to get here is through our fellow men here in Germany, the Portuguese population, and first get the product to them, and they will know German friends that will also taste it, and hopefully they will like it. And I think it's really good in cocktails. We have a cocktail here, I don't know the ingredients. We get the original and honey, and then probably a sour, something like a sour. Yeah, it's a sour, I think. We've been experimenting to, let's say, broaden the reach of the Medronho. Mm-hmm. You have tasted the original spirit, and it's kind of a strong spirit, so some people just get renitent in using it and tasting it. So we have this a big brand of products, so we can reach a lot of consumers, and also the mixology yes, part. Yes. It's possible with this. It's very well in the cocktail, but I like the poor taste too, because it's a complex taste, and that's why it is good. So we will try to make it known here, well, because it's really yes, an interesting product. So thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ja, zurück sind wir. Ich habe beim Interview habe ich ja die Technik gemacht und er war ein bisschen aufgeregt, glaube ich. Mhm. Hat aber hinterher festgestellt, es tut gar nicht weh, es war ganz gut. Mhm. Und ich habe mit das Aufnahmegerät gehalten, weil wir da wirklich keine Möglichkeit hatten, uns das irgendwo abzustellen. Es war nicht ganz so optimal da an der kleinen Bar. Und da habe ich probiert, so aus der Hüfte heraus quasi mit einer Hand noch ein Foto von euch beiden zu schießen. João heißt er, genau. Und da muss ich sagen, also er ist auf den Bildern sehr fotogen geworden. Mhm. Alle Bilder, die ich gemacht habe, wo du mit drauf bist, die musste ich direkt wieder verwerfen. Ja. Die gingen nicht. Das kann man keinem antun. Mhm. Hast du immer in diesem Augenblick ihn komisch geguckt oder weggeguckt? Oder? Ja, das war ja auch da ziemlich dunkel. Ja. Es war ja auch kein Fotolicht. Das stimmt, ja. Das konnte man nicht ins gute Licht setzen. Ja. Aber auf jeden Fall mal ein paar interessante Einblicke bekommen, jetzt auch gerade zu der speziellen Frucht und natürlich auch den Charakter, was auch diese Getränke natürlich dann davon haben. Das ist halt, wie gesagt, ein der Urbrände oder Hausbrände in Portugal. Ja. Zumindest, ich weiß nicht, ganz Portugal oder in der Region von? In der Region. Die wächst ja nur da unten, in der Algarve. Und da ist es wirklich sozusagen wirklich das Hausgetränk, was sie da offensichtlich immer schwarz brennen oder zu Hause brennen. Das ist schwarz. Und und ich als Fazit würde ich wirklich sagen, also es gibt aus Portugal tolle Sachen. Ja. Was fandst du am besten? Also klar, per se, also auch gerade so, also andersrum. Die Produkte, die mehr oder minder mit dem Konzern da verbandelt sind, sind eigentlich sehr gut. Auch der sehr gut, ja. Der Beirau ist wirklich sehr gut. Der Mandel, schon ist toll, wirklich ganz, ganz toll, die Bittermandel. Mhm. Und ich muss sagen, das neue Produkt per se ist ein per se super. Per se also ein tolles Produkt. Also kann man nichts anderes sagen. Mhm. Das ist wirklich schön. Da freut man sich auf den Frühling, Sommer, die milden. Ja. Abende auf der Terrasse, um mit Freunden, Bekannten doch mal ein Glas zu trinken. Und vor allem ist es so halt so unkompliziert und einfach dieses Getränk herzustellen oder auch, also pur zu konsumieren oder auch als Mischgetränk ist es halt komplett einfach. Aperol Spritz, das ist es eigentlich. Das will man damit machen. Da gibt es ja auch zwei Arten von Aperol Spritz. Ich bin ja immer für die mit dem Prosecco. Ja. Oder man könnte dann hier vielleicht Sekt nehmen. Ja. Die andere ist ja mit Mineralwasser und Wein. Mm, das finde ich auch nicht so gut. Das Wasser schmeckt sich durch. Und dann habe ich ja neulich mal einen bekommen mit Prosecco und Wasser. Da hat das einer irgendwie nicht so richtig verstanden. Da wollte Best of both worlds. Besonders preisgünstig machen. Okay. Ach, das war ja... Ging gar nicht. Und der per se im Vergleich... Zum Aperol ist halt nicht so süß und schmeckt so ein bisschen authentischer, finde ich. Ja, und gerade die Botanicals, die da mit drin sind, macht es natürlich auch das Ganze etwas breiter, frischer und auch interessanter. Mhm, denke ich auch. Ja, und von Arbonne finde ich den mit dem Honig. Ja. Auf jeden Fall empfehlen. Ja. Das ist eine schöne Mischung. Und dann brennt das auch nicht so und das ist schon gut. Also der Medronio pur fand ich jetzt schwierig und der Gin war mir letztlich auch zu stark. Ja, also als Gin Tonic was ganz anderes, finde ich klar. Aber so zum als Sipping Gin zum pur trinken, etwas schwierig. Ja. Ja, dann haben wir doch eigentlich ein schönes rundes Ergebnis. Ja. Ja, Portugal auf dem Event abgehakt. Unbedingt und Portugal lohnt sich in jeder Hinsicht, also. Ja. Probiert am besten die Produkte selbst, bildet euch eure Meinung, wenn ihr die Gelegenheit habt, probiert sie aus. Wenn ihr hier im Studio seid oder in der Nähe des Studios, kommt vorbei. Wir bieten auch gerne mal ein Gläschen an zum Konsumieren. Ja. Das sollte nicht das Thema sein. Ja, naja, schön. Und nach Portugal kann man sogar mit dem Nachtzug fahren. Ja. wird wohl bald wieder möglich sein. Sie hatten das ja unterbrochen während Corona, weil die Nachfrage nicht so groß sei, aber ich habe jetzt gehört, dass das doch wieder aktiviert werden soll. Mhm. Und dann ist es einfach auch aus Umweltgründen, aus Klimagründen besser als zu fliegen. Ja, das stimmt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank, Martin, für die schöne Sendung und deine Zeit. Ja, vielen Dank dir. Du hast ja hier auch ordentlich mitgewirkt und vor allen Dingen machst du die Nachproduktion und all sowas und ja. Einer muss ja. Einer muss ja, genau. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und bis bald. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.